Die koreanische zentrale Nachrichtenagentur veröffentlichte einen Kommentar mit dem Titel »Wir werden das Ziel nicht verfehlen«. Im Kommentar hieß es, am 12. Oktober verleumdete der zweite Staatssekretär für Ostasien- und Pazifikfragen beim US-Außenministerium Russell wagemutig die höchste Würde der TVJK und sagte, dass Nordkorea am Tag, an dem es sich die Fähigkeit zum nuklearen Angriff aneigne, untergehen werde. Die Korea-Politik der Obama-Administration, die bald das Weiße Haus verlassen wird, wurde als völlig misslungen beurteilt und verwandelte die TVJK in die stärkste Atommacht, wodurch die Sicherheit des Territoriums der USA völlig bedroht wird. Seine arrogante Äußerung ist ein verzweifelter Versuch dazu, sich der Verantwortung dafür zu entziehen. Die TVJK, die durch die Atomwaffen der USA, der größten Atommacht in der Welt und des Atomverbrecherstaates, ständig und direkt bedroht wird, verstärkte ihre Atomstreitkräfte qualitativ und quantitativ, was die beste Wahl für die Verteidigung der Souveränität und des Existenzrechts der Nation war. Die Tragödie ist es, dass die USA, die in Größenwahn befangen sind, noch immer die Realität völlig umgekehrt sehen und es nicht erkennen, dass die TVJK kein Land ist, mit dem sie nach ihrem Wunsch umgehen können. Die TVJK hält die Verleumdung ihrer höchsten Würde für die größte Herausforderung gegen sie und die böseste feindselige Handlung, die die Kriegserklärung gegen sie in die Tat umsetzt. Ihre revolutionären Streitkräfte, einschließlich der hochentwickelten Atomstreitkräfte, die den Schutz des höchsten Führungsgremiums als ihre wichtigste Mission betrachten, werden ihr Ziel keinesfalls verfehlen.